Kundgabe 5816, empfangen durch Bertha Dudde am 1.12.1953. Anteil Gottes ist im Menschen. Gegenwart Gottes. Der Geistesfunke in euch ist mein Anteil. Bedenket dies, dass ihr mich selbst in euch berget, dass ich mich nur so lange zurückhalte mit meinem Wirken in euch, wie ihr selbst euch nicht dessen bewusst seid, was ihr seid, und darum auch noch nicht die Liebe übet, die euch erst die Verbindung suchen und finden lässet mit mir, von dem ihr ausgegangen seid. Ich bin in euch, und nur wenig ist nötig, mich auch zum Wirken in euch zu veranlassen. Und wenig nur ist nötig, um auch bewusst mich zu fühlen in euch, meine Gegenwart zu spüren und meine Stimme zu vernehmen. Nur in der Liebe müsstet ihr leben. Und euch wird es wahrlich bewusst werden, dass ich in euch bin, weil ich mich euch dann offenbare. Ein jeder Mensch nun trägt den göttlichen Liebefunken in sich. Denn er ist von mir einst ausgeströmte Liebekraft. Und diese Kraft könnte unvorstellbar wirksam sein, wenn das Wesen selbst sie nicht hinderte an ihrer Wirksamkeit durch inneren Widerstand, der sich in lieblosem Denken, Wollen und Handeln verrät. Mein Liebegeist aber ist trotzdem in dem Wesen, ansonsten es nicht mehr bestehen würde. Doch er verhält sich still, solange jener Widerstand noch erkennbar ist, um aber sofort tätig zu werden, wenn der Widerstand nachlässt oder ganz aufgegeben wird. Und er wird aufgegeben, so wie der Mensch, das Wesen, das zum Zwecke einer Willenswandlung sich verkörpern durfte, die Liebe in sich entzündet, so wie er durch Liebeswirken sich selbst bereitwillig meiner Liebekraft öffnet. Dann also kann ich selbst mich dem Menschen offenbaren. Es kann mein Anteil von Ewigkeit, mein Geist, meine Kraft den Menschen durchstrahlen, so dass es für ihn keine Dunkelheit, keine Unwissenheit, keine Zweifel mehr gibt, da das Licht von mir alles sonnenhell beleuchtet, was klarste Erkenntnis, tiefste Weisheit und umfassendstes Wissen bedeutet. Denn nun gestaltet sich der Mensch wieder zu dem göttlichen Wesen, das er war von Anbeginn. Nun erlangt er wieder die Vollkommenheit, die das Wesen einst hingab durch seinen Widerstand. Nur die Liebe ist nötig, um dieses Ziel zu erreichen. Nur die Liebe offenbart euch alles. Denn Liebe wirken ist widerstandsloses Annehmen meiner Liebekraft. Liebe wirken ist Zusammenschluss mit mir. Liebe wirken ist Beweis der Göttlichkeit. Und da ich selbst die Liebe bin, muss ich selbst auch in euch sein und mich euch offenbaren. Ihr könntet nun wohl als Mensch auf Erden erneut meine Liebe zurückweisen, doch dann bleibet ihr kraftlos und finsteren Geistes. Ihr bleibet in Unkenntnis. Ihr könntet meine Ansprache nicht vernehmen, wenngleich ich auch dann noch auf euch einzuwirken suche, jedoch nicht mich euch erkenntlich machen kann, denn dies setzet euren Willen voraus, den Willen zur Liebe und also zum Wandel eures bisher verkehrten Willens. Amen.